Die abschließenden Sitzungen des Vermittlungsausschusses ließen sich auch als Polittheaterstück aufführen. Die Besetzung wird von Tag zu Tag prominenter, die Debatten werden immer mehr zur Show und immer länger. Finanzminister Eichel nimmt am 11. Dezember erstmals teil und verkündet, man könne sich beim Subventionsabbau weiter bewegen als bisher angekündigt, was die CDU allerdings nicht zufriedenstellt. Man streitet sich sehr technisch und sehr lange darüber, wie die SPD ihre geplante Steuersenkung im Jahr 2004 finanzieren will. Die CDU verlangt einen Vorschlag, bei dem keine Schulden gemacht werden müssen. Die SPD sagt, die Frage nach der Steuersenkung sei die Frage nach der Funktionsfähigkeit der Politik. Dann blitzt ganz kurz eine Perspektive auf, die in der Debatte kaum vorkam bis dahin. Ausgerechnet Wolfgang Clement ist es, der sagt, wir nehmen zurzeit vielen Menschen ziemlich viel Geld weg. Georg Milbrath, CDU, übergeht diesen Anflug von Menschlichkeit. Der Bundeskanzler setzt sich selbst unter Zugzwang und sagt, es sei unsere nationale Pflicht, ihn dort wieder herauszuholen. Der Tag endet mit einem Streit darüber, ob Drehtabak höher besteuert werden sollte als Zigarren.